Die Trennung der Christenheit sollte uns Christen mehr als nur ein Problem sein. Es geht nicht nur darum, dass wir nur so im Allgemeinen um die Bemühungen zur Wiedervereinigung wissen. Wir müssen das Anliegen von innen heraus verstehen lernen. Es geht um mehr als um das Problem der Mischehen und der Missionierung. Es geht um die Erfüllung des Christusauftrages, der sich an eine Kirche, an ein Gottesvolk richtet. Bei den Namen unseres Herrn Jesus Christus ermahne ich euch, Brüder. Seid alle einig, lasst keine Spaltungen unter euch aufkommen. Seid eines Sinnes, einer Meinung. Ist denn Christus geteilt? So mahnt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Schon zu Zeiten des heiligen Paulus gab es Meinungsverschiedenheiten unter den Gemeinden und innerhalb der einzelnen Kirchen. Aus den Schriften der frühen Kirchenväter wissen wir um die Streitigkeiten in den Gemeinden. Clemens von Rom forderte schon im Jahre 96 die Gemeinde in Korinth auf, sich ihrer kirchlichen Obrigkeit zu fügen. Ignatius von Antiochien richtete kurz vor seinem Tod Briefe an die Gemeinden in Kleinasien, in denen er sie immer wieder zur Einigkeit und Treue im Glauben aufrief. Christus wird die richten, die Spaltungen verursachen, die kleiner und nichtiger Ursachen wegen den großen und herrlichen Leib Christi in Stücke schneiden. Wir bilden, sagt Tertullian, eine organische Gemeinschaft durch unsere religiöse Überzeugung, durch eine göttliche Sittenzucht und durch das Band einer gemeinschaftlichen Hoffnung. Unter Kaiser Konstantin erfuhr die Kirche auch die äußerliche Bestätigung ihrer Einheit und wurde erstmals auch in Staatsgeschäfte hineingezogen. Konstantin baute nicht nur prächtige Gotteshäuser, sondern mischte sich auch in innerkirchliche Angelegenheiten ein. Durch die Verlegung der Hauptstadt des Imperiums nach Byzanz entstand eine Rivalität zwischen der lateinischen und der östlichen Kirche. Der Kaiser gab seinem Hofbischof den gleichen Rang wie dem Bischof von Rom, dem Nachfolger Petri. Diesen Eingriff des Staates in die Ordnung der Kirche konnte der Papst nicht anerkennen. Immer wieder hatte sich die Kirche, die seit Konstantin zur Staatskirche gemacht worden war, gegen Übergriffe von Seiten des Staates zu verteidigen. Ambrosius hatte als Bischof von Mailand klar und eindeutig erklärt: Der Kaiser steht in der Kirche, nicht über der Kirche. Als schließlich Westrom dem Germanenansturm erlag, erstand der Kirche eine neue Gefahr der Spaltung. Die arianische Irrlehre, der die eindringenden germanischen Stämme anhingen. Der Papst hatte sich zwischen den gegensätzlichen Strömungen zu behaupten. Dem Arianismus der jungen Stämme aus dem Norden und dem unter Kaiser Justinian noch mächtiger gewordenen Allmachtsanspruch des Staates. Es mussten die großen Papstgestalten des 5. Jahrhunderts kommen, Innozenz der Erste und Leo der Erste, um der Kirche die Unabhängigkeit und dadurch die innere Einheit zu bewahren. Und jene innere Einheit war die des wahrhaft christlichen Lebens. Durch die starke Protektion von Seiten des Staates waren viele Opportunisten zum Christentum gekommen. Von daher drohte Verweichlichung im öffentlichen wie auch im privaten Leben, das im krassen Gegensatz zu dem Beispiel der frommen Mönche und Einsiedler und den Forderungen der großen Bischöfe jener Zeit stand. Es ist für uns heute fast unvorstellbar, mit welcher leidenschaftlichen Anteilnahme rein theologische Fragen in der christlichen Öffentlichkeit diskutiert wurden. Als es aber zu gegensätzlichen Auffassungen verschiedener Glaubenswahrheiten kam, mussten allgemeine Kirchenversammlungen, Konzilien eingreifen und allgemein verbindliche Lehrentscheidungen treffen, um die Reinheit der Lehre zu wahren. Gegen Arius wurde auf dem Konzil von Nicea im Jahre 325 die Gottheit Christi verteidigt. In Konstantinopel wurde 381 gegen Macedonius die Gottheit des Heiligen Geistes feierlich definiert. Aber nicht immer konnte durch eine Kirchenversammlung eine Spaltung vermieden werden. Die Lehre der Monophysiten etwa, die auf dem Konzil von Chalcedon 451 entschieden zurückgewiesen wurde, hält die Christen in Ägypten, Abessinien, Armenien und Syrien noch heute von ihrer Mutterkirche getrennt. Sie leugnen die echte menschliche Natur Christi. Die offene Auflehnung des oströmischen Patriarchen Photius wurde schließlich auf dem 8. Allgemeinen Konzil zu Konstantinopel im Jahre 870 verurteilt. Doch es lässt sich aus Zeitdokumenten leicht ersehen, dass die nun einmal entstandenen Spannungen auch durch die Konzilsentscheidungen nicht völlig ausgeglichen worden waren.